Das antike Persien. Pracht und Prunk der Großkönige. Hochland zwischen dem armenischen Bergland und dem Indus-Tal um 1000 vor Christus. Es ist die Zeit der wandernden Hirtenvölker. Aus Südosteuropa und aus den Steppen Südrusslands dringt einer dieser Volksstämme immer weiter in die karge Hochlandschaft vor. Die Eindringlinge gehören der indoarischen Sprachfamilie an und unterscheiden sich auch in ihrem Aussehen und in ihren Bräuchen von den in diesem Gebiet ansässigen Bevölkerungsgruppen. Denn es sind indogermanische Nomaden. Trotz aller Unterschiede erfolgt die Landnahme dieser Urperser weitgehend friedlich, ein Phänomen, das in der langen Geschichte der Völkerwanderung keine Ausnahme darstellt. Das Hirtenvolk aus dem Norden rückt langsam, aber unaufhaltsam immer weiter in den Süden des heutigen Iran vor und drückt der neuen Heimat im Laufe vieler Generationen seinen Stempel auf. Bis ins 8. vorchristliche Jahrhundert bedeckt der Schleier der Geschichte die weitere Landnahme und Sesshaftwerdung der frühen Perser. Erst um 700 vor Christus tauchen historische Zeugnisse auf, die von der Sippe der Achämeniden und ihrem Kernland der Persis berichten. Auch Jahrhunderte später, als sich die Perser bereits ein riesiges Reich unterworfen haben, werden sie sich dieser kargen Landschaft, der sie ihren Namen verdanken, stets verbunden fühlen. Denn dort, auf diesem von schroffen, passarmen Hochgebirgen umrandeten Plateau, fängt sie an. Die Geschichte des ersten antiken Weltreiches. Die Entstehung des Perserreiches verläuft kriegerisch. Eine Vielzahl von Eroberungen säumt den Aufstieg dieses Volkes, das sich von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus zur bedeutendsten Macht im Vorderen und Mittleren Osten aufschwingt. Dem Reichsgründer Kyros dem Großen gelingt es, um 550 vor Christus den legendären König Krösos von Lydien zu besiegen, dessen Reichtum bereits in jenen Tagen sprichwörtlich war und den seine Untertanen liebten und verehrten. Die benachbarten Perser sind Krösos schon lange ein Dorn im Auge. Mit Argwohn beobachtet er die Gebietszuwächse des jungen Reiches. Schließlich reift in ihm die Einsicht, Angriff ist die beste Verteidigung. Und so nehmen die Vorbereitungen für einen Feldzug gegen die Perser ihren Lauf. Im Frühjahr 547 vor Christus stößt der lydische Monarch schließlich mit seinem Heer nach Osten vor. Doch auch Kyros lässt sich nicht lange bitten und zieht dem Angreifer entgegen. Bereits im Oktober treffen die Armeen aufeinander. Nach erbitterten Kämpfen, die keinem der beiden Kontrahenten einen klaren Sieg bringen, bleibt Krösus nichts anderes übrig, als sich mit seinen erschöpften Soldaten hinter die Mauern der lydischen Hauptstadt Sardes zurückzuziehen. Die Karriere des jungen persischen Großkönigs Kyros wäre vielleicht bereits hier zu Ende gewesen, hätte nicht einer seiner Offiziere eine interessante Beobachtung gemacht. Wie es der Zufall will, sieht er eines Tages mit an, wie ein lydischer Soldat auf den Zinnen patrouilliert und dabei seinen Helm verliert. Ohne zu zögern steigt der Lyder über die Mauerbrüstung und klettert geschickt die Felsen hinab, bis er seinen Helm wieder in Händen hält. Auf dem gleichen Weg kehrt er nach Sardes zurück. Und auch die Perser sind geschickte Kletterer. Ein rasch zusammengestellter Stoßtrupp nutzt den leichtfertig offenbarten Pfad zum Angriff auf die Stadt und hat Erfolg. Im Sturm erobern die Perser 547 vor Christus Sardes. Das junge Großreich hat mit Lydien seine erste bedeutsame Eroberung gemacht. Im Norden und Nordwesten haben Kyros der Große und seine Nachfolger jetzt keine Gegner mehr zu fürchten. Der Weg ist frei nach Westen für den Angriff auf prominente Ziele wie Babylon und Ägypten. Unermüdlich arbeitet Kyros in den nächsten Jahren daran, sein Reich zu festigen und auszubauen. Im Jahr 539 vor Christus fühlt er sich schließlich stark genug, um Babylon anzugreifen. Die Metropole am Euphrat befindet sich in jenen Tagen in einer schweren innenpolitischen Krise. Denn dem durch eine Palastrevolte auf den Thron gelangten König Nabonid fehlt jeglicher Rückhalt im Volk. Kyros macht sich den Unmut der Babylonier so geschickt zunutze, dass diese den Persern jubelnd die Tore öffnen und den verhassten Nabonid ausliefern. Mit dem Sieg über Babylon macht Kyros der Große Persien, in den Augen seiner Zeitgenossen, zum Weltreich. Nach seinem Tod im Jahr 529 vor Christus führt sein Sohn Kambyses die von ihm begonnene Eroberungspolitik fort und verleibt dem Perserreich 525 vor Christus in einem Blitzfeldzug Ägypten ein. Seine Pläne, auch Karthago und Nubien zu überrennen, scheitern zwar, doch auch ohne diese Gebiete ist das Persische Reich so groß wie nie zuvor. Doch nicht in allen Belangen ist dem jungen Großkönig das Schicksal hold. Denn während seiner Abwesenheit schwingt sich in der Heimat ein Usurpator auf den Thron, ein Magier namens Gaumata. Pikanterweise gibt sich dieser als der jüngere Bruder des Königs aus. Doch den wiederum hat der um seine Macht besorgte Kambyses schon vor seinem Ägyptenfeldzug heimlich aus dem Weg geräumt. Die Gefahr jedoch, die von Gaumata ausgeht, ist zu groß, als dass sich dieses Problem aus der Ferne regeln ließe. Und so muss der Großkönig Kambyses seinen Feldzug abbrechen und die Heimreise antreten. Doch er wird die Persis niemals wiedersehen. Unter mysteriösen Umständen stirbt er auf dem Weg in die Heimat, ohne einen Thronfolger zu hinterlassen. In Persien erheben sich unterdessen einige Fürsten unter der Führung eines entfernten Vetters des verstorbenen Herrschers namens Dareios gegen Gaumata. Der genaue Ablauf der Ereignisse ist unklar. Belegt ist aber, dass Dareios den Magier und zahlreiche seiner Anhänger niedermetzeln lässt und sich 522 vor Christus selbst zum Großkönig ausruft. Gewaltig ist die Macht des neuen Herrschers, der in Inschriften von sich behauptet: Ich bin Dareios der Großkönig, König der Könige, König der Länder, König auf dieser Erde. In einem dreisprachigen Siegesrelief bei Behistun, einem unzugänglichen Felsen in 50 Metern Höhe, berichtet er in Altpersisch, Babylonisch und Elamisch von seiner Thronbesteigung und seinen Eroberungen. Du, der du diese Inschrift lesen wirst, möge sie dir verkünden, was ich getan habe. Halte es nicht für eine Lüge. Für das von Dareios erstmals geschriebene Altpersisch verwendet er eine neue Keilschrift mit nur 36 Silben und 6 Wortzeichen. In den folgenden Jahren dehnt Dareios sein Herrschaftsgebiet weiter aus. Er regiert ein Gebiet von 4 Millionen Quadratkilometern. Vom Nil bis zum Indus erstreckt sich nun bereits das erste Weltreich der Geschichte. Was aber unterscheidet es von anderen antiken Staatsgebilden wie Ägypten, Babylon, China und Assyrien? Kennzeichen dieser Großreiche ist ihre Monokulturalität. Eroberte Völker werden nach Möglichkeit gleichgeschaltet. Die Perser jedoch setzen auf eine andere Strategie. Natürlich besitzen auch sie ein Herrschervolk mit einer maßstäbesetzenden Ideologie und einen effizienten Herrschaftsapparat. Gleichzeitig aber wird die kulturelle und religiöse Eigenständigkeit der unterworfenen Völker toleriert und sogar gefördert. Nach Möglichkeit wird die Elite der eroberten Gebiete in die Verwaltung des Riesenreiches eingebunden und erhält nicht selten verantwortungsvolle Posten am Perserhof. So gelingt es den persischen Großkönigen, über lange Zeit ein Weltreich zusammenzuhalten, in dem zahlreiche Kulturen weitgehend friedlich nebeneinander existieren. De facto handelt es sich beim persischen Großkönigtum um eine absolute Monarchie, ja sogar um eine frühe Form des Gottesgnadentums. Der Herrscher wird zwar nicht als Gottheit verehrt, doch ist sein besonderes Verhältnis zu den Göttern ein Grundelement seiner Herrschaftslegitimation. Als Repräsentant der Götter auf Erden ist der Großkönig mit einer Art überirdischem Glücksglanz, einem besonderen königlichen Charisma ausgestattet. Er allein ist oberster Herr, Gesetzgeber und Richter in Friedens- wie in Kriegszeiten und steht weit über seinen Untergebenen, denen er mit einer Politik aus Zuckerbrot und Peitsche gegenübertritt. Von den Untertanen wird unbedingte Loyalität erwartet. Alles, was sich gegen die gottgewollte Herrschaft des Großkönigs richtet, wird als Illoyalität oder gar als Rebellion aufgefasst. Es drohen der Entzug des Zuckerbrotes und im schlimmsten Falle Folter oder Hinrichtung als Lügenknecht. Diejenigen aber, die den Großkönig sprichwörtlich auf Händen tragen, kommen in den Genuss herrschaftlicher Großzügigkeit und Gnade. Wenn der König seine Untertanen zum Baudienst an seinen Palästen ruft, dann haben sie zu folgen, ihre Arbeitskraft und ihr handwerkliches Geschick zur Verfügung zu stellen, um dem König der Könige eine Residenz zu schaffen, die seiner würdig ist. In der Regel tun sie dies bereitwillig. Nur so können Palastanlagen wie Susa, Pasargadai und Persepolis entstehen, deren Ruinen noch heute von der Macht der Großkönige künden. Die bedeutendste dieser drei Residenzstädte ist Persepolis, die Dareios im Jahr 518 vor Christus zur Sommerresidenz ausbauen lässt. Vollendet wird die prachtvolle Palaststadt aber erst ein halbes Jahrhundert später. Persepolis, das Herz des Reiches und der Persis, ist nicht nur Verwaltungs- und Herrschaftszentrum, sondern auch Kultstätte für Ahura Mazda, den weisen Herrn, den obersten Gott, der den Himmel, die Erde und die Menschen schuf. Die Religion im alten Persien, das ist vor allem der Kult mit seinem sagenumwobenen Gründer Zarathustra, der zwischen 1000 und 550 vor Christus im Ost-Iran gewirkt haben soll. Das Stadtgebiet von Persepolis ist durchzogen von einem Netz künstlicher Wasseradern, mithilfe derer prachtvolle Gartenlandschaften am Leben erhalten werden. Diese kunstvollen Gärten nennen die Griechen Paradeisos, daher auch das deutsche Wort Paradies. Dieser Ausflug in die Sprachgeschichte mag verdeutlichen, in welch atemberaubender Schönheit die Residenzen der Großkönige erstrahlten. Der Palast selbst thront auf einer 13 Hektar großen Steinterrasse über der Stadt. Zu erreichen ist er über eine zweistöckige Treppenanlage, die so breit angelegt ist, dass 10 Reiter nebeneinander hinaufschreiten können. Die Pracht und der Prunk der Großkönige beeindrucken aber nicht nur deren Zeitgenossen, sondern auch spätere Herrscher. So ließ es sich Schah Reza Pahlevi 1971 nicht nehmen, das 2500-jährige Bestehen des Perserreiches mit einem pompösen Festakt in den Ruinen von Persepolis zu feiern. Wer ein Weltreich regieren will, kann es sich jedoch nicht leisten, seine Tage in der Geborgenheit der königlichen Residenz zu verbringen, auch wenn die architektonischen Vorzüge sicher dazu eingeladen haben. Dieses Umstandes sind sich auch die persischen Herrscher durchaus bewusst, und so verbringen sie einen Großteil ihrer Regentschaft auf Reisen. Aber auch fern der Residenz wohnt der Großkönig standesgemäß, ein Zelt gewaltigen Ausmaßes, ein wahrhaft mobiler Palast wird überall dort aufgestellt, wo sich der Monarch gerade befindet. Auf den Reisen durch die Provinzen seines Reiches widmet sich der Großkönig vor allem der Kontaktpflege zu den jeweiligen Verwaltern vor Ort. Er beschäftigt sich mit regionalen Problemen, stellt sicher, dass die Provinzen ihrer Tributpflicht nachkommen, sorgt für die Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz und schafft nicht zuletzt neues Vertrauen. Oft sind hierbei Dolmetscher vonnöten, denn im riesigen Perserreich existieren unzählige Landessprachen nebeneinander. Um die Kommunikation, vor allem auf der administrativen Ebene, zu erleichtern, setzt sich unter Dareios eine einheitliche Verwaltungssprache durch. Der königliche Tross kann auch darum in die entferntesten Provinzen vordringen, weil die Perser schon sehr früh über ein gut ausgebautes Straßennetz verfügen. Bei den ungeheuren Entfernungen im Großreich ist dies allein aus verwaltungstechnischen Gründen unabdingbar. So dienen die bewachten Routen nicht nur dem König als sichere Reisestrecke, sondern werden auch von Eilboten genutzt, die auf diesem Wege Befehle, Gesetze, Verordnungen und Berichte zu den Provinzstatthaltern befördern. Mit Recht gelten die antiken Perser daher als Begründer des Postwesens. Als Kuriosität am Rande sei erwähnt, dass die Perser zudem bereits über eine Art drahtloses Telefon verfügen. Binnen eines Tages können Nachrichten in Gebiete gemeldet werden, die mehr als 30 Tagesreisen entfernt sind. Auf hohen Wachtürmen werden diejenigen Bewohner positioniert, die über die besten und vor allem lautesten Stimmen verfügen. Die Türme liegen gerade so weit auseinander, wie man zu hören imstande ist. Und so schreien die Rufe einander die Botschaften zu, bis sich diese bis in den hintersten Winkel des Weltreiches verbreitet haben. Führt man sich die riesigen Dimensionen des Reiches vor Augen, es erstreckt sich zeitweilig von der unteren Donau bis zum Indus, vom Kaspischen Meer bis nach Ägypten, wird deutlich, welch enorme Macht die Großkönige innerhalb kürzester Zeit in militärischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht aufzubauen imstande sind. Das persische Weltreich prägt die Geschichte Vorderasiens mehr als zwei Jahrhunderte lang. Von der Thronbesteigung Kyros des Großen in der Mitte des 6. vorchristlichen Jahrhunderts bis zur Zerstörung des Reiches durch Alexander den Großen um 330 vor Christus. Am Vorbild der Perser, die für sich in Anspruch nehmen können, das erste Weltreich der Antike begründet zu haben, orientieren sich auch deren Nachfolger. So kann man guten Gewissens behaupten, dass es ohne sie auch das Reich Alexanders des Großen nicht gegeben hätte. Von den Hochkulturen des Zweistromlandes geht unsere Reise nun weiter nach Osten. Unser Ziel sind die vier großen und tausende kleiner Eilande im Pazifischen Ozean vor der Küste des asiatischen Kontinents, das Land der weit verstreuten Inseln, das heutige Japan. Umgeben und geprägt von der Urgewalt des Ozeans präsentieren sich die japanischen Inseln wild und bizarr, zugleich aber auch lieblich und malerisch. Wer kennt sie nicht, die Bilder vom Land der aufgehenden Sonne, die kristallklare Seen vor schneebedeckten Bergen und buddhistische Tempel in einem Meer aus zartrosa Kirschblüten zeigen. Auch der Tenno, Geishas und Samurais sind fester Bestandteil unseres Japanbildes. Doch kaum jemand weiß, wie sie begann, die Geschichte Nippons, wie die Japaner ihr Land selbst nennen.